Fräulein liegte im Parterre, da wär ich gern möblierter Herr. Sie hat ein Zimmer zu vermieten, mein ganzes Herz kann ich ihr bieten. Sie hat auch Bad und Telefon und ist eine reizende Person. Drum wär ich gern möblierter Herr bei Fräulein Lisbeth im Parterre.